Gute Mikros, schlechte Mikros, die neue Soap auf. Ja, dann willkommen zur geilen neuen Folge. Genau. Wir sind total motiviert. Das schon, ja, aber auch total fertig. Total fertig. Ja, zu viel Action drumherum. Ja. Ja, Hoeker, was haben Sie vorbereitet? Ich bin mit BlaBlaCar hierher gefahren und es gab Stau. Wie BlaBlaCar, aber irgendwann hat es den gleichen Fehler gemacht wie alle Mitfahranbieter ever. Und ein Buchungssystem eingeführt, was genau dazu führt, dass jeder nur noch versucht, dieses Buchungssystem zu umgehen irgendwie. Richtig, das hatte ich und dass ich 2/3 weniger Anfragen kriege. Ja. Aber die beiden heute waren nett. Und es waren zwei. Zwei waren so viele, wie ich haben wollte. Zahlst du das dann trotzdem überhaupt, dieses Buchungssystem mit PayPal und Stressung? Oder machst du einfach lololol, es kostet nichts und dann einfach alles bar? Nee, ich bin ja Fahrer, mir ist alles egal. Also ich trage einen Preis ein, ja, und dann zahlen die nochmal 2 € drauf. Und dann kriegst du es aber überwiesen, ja, genau, aufs PayPal-Konto dann? Nee, aufs richtige Konto sogar. Oh, das ist ja übelst. Wahnsinn. Ich habe schon, die 12 € von heute habe ich schon in meine Buchhaltung für Mai mit reingerechnet. Hammer. Für Mai? Ach so. Ja. Siehst du? Ich habe gestern mich hingesetzt mit einem Taschenrechner und rausgefunden, dass ich mit vom 1. bis zum 15. Mai mit 8,50 € auf dem Konto klarkommen muss. Moin. Bin schon mega gespannt. Ja. Und das wird super. Eine Woche Spaghetti mit Ketchup. Oder Toast mit Käse. Je weniger ich diesen Monat ausgebe, desto mehr habe ich nächsten Monat. Wie immer. Und jetzt ist der Plan, nichts mehr mit Karte zu bezahlen diesen Monat, damit es richtig wehtut und ich aufs Geld aufpasse. Das versuche ich sowieso grundsätzlich zu machen. Weil es irgendwie gibt irgendwelche Harvard-Studien aus den 90ern, wo halt rauskam, elektronische Bezahlungsmittel machen es irgendwie 5-mal leichter, unnötiges Geld, also Geld auszugeben, das man nicht hat, oder genau, Geld auszugeben für Scheiß, den man nicht braucht. Und deswegen mache ich halt auch alles im Alltag, soweit möglich ist, bar. Und meine EC-Karte ist sowieso kaputt, wie ich gerade sehe, deswegen ist das ganz gut, wenn ich die nicht mehr benutze. Ich kriege in einem halben Jahr eine neue. Check it out. Wenn sie kaputt ist, kriegst du nicht direkt eine neue? Ja, stimmt, steht da drauf. Apropos Geld, ich habe die 59er in der Hand gehabt. Oh, das wusste ich gar nicht. Du bist ja immer da voll up to date, wenn es neue Scheinchen gibt. Ja, ich habe es zufällig gesehen. Ein Kumpel von mir hat seine Küche verkauft und dann lag da so ein Stapel. Die sehen aus wie Zehner, wo aus Versehen eine 5 drauf ist. Ist nicht so gelungen. Aber farblich haben sie sich nicht geändert. Doch, die davor waren ja mit viel Fantasie goldgelb oder so und ja, jetzt sind sie rot, mehr oder weniger. Fast. Ja. Also, na, schon noch gelb, aber groß. Aber genauso groß, immer noch. Ja, ja. Groß. Ja, krass, wann kommen die? Letzte Woche. Sieht man wieder, dass ich nie Geld habe und deswegen, nee, dass ich halt immer nur einmal im Monat ganz viel Bargeld abhebe und dann halt, wie gesagt, alles bar bezahle, um einen Überblick zu haben. Hast du noch dieses System mit Umschlägen? Ja. Geil, okay. Also, ich habe halt mein Monatsbudget für Sachen, die ich bar bezahle, also einkaufen und Grand, Kaffee saufen und so. Und das teile ich mir dann halt auf die Kalenderwochen auf im Monat und für alles einen Umschlag. Und dann weiß ich halt jede Woche, okay, die Woche habe ich noch so viel Geld, nächste Woche habe ich noch so viel Geld. Und das führt dann halt dazu, dass man ein richtig aufregendes Leben hat. Aufregendes Leben hat und halt über den Monat immer weiß, okay, kann ich mir jetzt noch die neue Rolex kaufen oder erst nächste Woche. Das sind so die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen. Das sind so die, ja, aber es hat also bei mir den riesen Unterschied gemacht. Seit ich das mache, habe ich halt immer den riesen Überblick über alle Finanzen und weiß halt ganz genau, wann habe ich wie viel und gebe halt nicht mehr aus, als ich habe. Und jo, vorher war dann halt einfach irgendwann das Geld leer und fuck. Du schuldest mir noch 5 €. Ja, siehst du mal, ja, gebe ich dir nachher aus meinen Bargeserven. Voll gut. Jetzt bin ich voll heiß auf diese 50er. Sau Bock drauf jetzt. Ja, aber gut, bald ist der erste. Ja, ich habe zu Hause im Schrank liegt einer, aber den habe ich schon zur Seite gelegt, damit ich im September die Autowerkstatt bezahlen kann. Für 50 €? Nee, der liegt auf dem Stapel mit den Tausend. 100.000. Ich habe ist ein Anfang zumindest. Ich habe letztens einen Riesenberg Geld gesehen. In bei N24. Bei N24, auf irgendeinem Reddit oder so. Und ich habe mich halt immer gewundert, wenn in irgendwelchen super krassen Gangster-Movies die Leute halt mit so Geldtaschen rumrennen und dann sagen, oh, 2 Millionen und so. Und ich mir gedacht, so, warte mal, kann das sein, dass halt 1 Million Dollar in so eine Tasche passen? Und jetzt hat das einer mal vorgeführt, ihm nachgerechnet das so, und es ist halt wirklich so, dass ein so ein Dollarbündel mit der größte Schein in Dollar sind 100, oder? Uff, keine Ahnung. Irgendwie ein Inch hoher Standard Geldstapel, wenn du den halt gut mit gut Druck an den Start bringst. Hier hieß es dann halt in dem Video, wären halt 30.000. Okay, ja gut, dann ist so eine Und dann hast halt, Sporttasche auch mal schnell voll, ja, ne? hast mal zu 30, 40 von diesen Stapeln am Start und da hast du deine Million. Und das ist dann ja echt in so einer Sporttasche Deswegen, machbar. ja. Deswegen bei nächsten Banküberfall groß genug Tasche Ja. an Start bringen. Das war letztes Mal nix. Genau, verdammt, jetzt haben wir den Tresor geknackt und dann Ja. keine Tasche. Verdammt, ich will wieder heim. Apropos Geld, als ich so 7 oder 8 war, ich habe es leider nicht mitgekriegt, aber es war auf meinem Schulweg damals, da ist eine durchgedreht und hat ihr ganzes Geld zum Fenster rausgeschmissen sozusagen. Also sie hat sich oben hingestellt und halt die Scheine auf die Straße gefeuert. Und du warst, dann hast nichts mitgenommen. Ne, ich war nicht da, leider. Das war wohl irgendwie. Da war ich halt entweder in der Schule oder zu Hause, ne? Aber War voll die ja. Story. Ja. Geld. Ja, es gibt doch immer diese lustige Anekdote, wenn Bill Gates auf der Straße Geld findet. Ab wie viel Euro lohnt es sich für ihn, diesen Stapel aufzuheben? Und das sind dann halt irgendwelche 20.000 oder so, weil in der Sekunde, wenn er da irgendwie produktiv arbeiten würde, würde er mehr verdienen als. Ja. Es ist halt. Also der Vergleich hinkt, weil er ja nicht auf der Arbeit ist, wenn er draußen rumläuft, Ja, aber ist ja auch voll die Theoretisierung von Geld ja. und so, aber es ist schon lustig. Ja. Weil für so den Average Joe lohnt sich halt nur geil 2 Euro. Und für die mega rich Billionaires with perfect abs lohnt Richtig. sich halt nichts mehr. Apropos Taschen voller Geld, ich habe letztens mit so einem, mal wieder mit so einem Startup-Typen gesprochen. Du immer jedes Mal, Ja. du 3 neue Startup-Dudes. Genau, und der ist aber schon alt. Der hieß Bumblebee mit Nachnamen. Nicht ganz. Moment. Wie der Transformer. Nee, der hieß nicht Bumblebee, sondern Applebee hieß er genau. Ist irgendwie so ein Informatik-Überflieger, codet immer mal schnell was und geht dann wieder und kriegt dafür halt irgendwie einen Koffer voll Geld überreicht. Und seine Schwester vertickt in Colorado Gras. Aber Weil offiziell. das da legal ist, oder Genau, was? die hat halt einen Laden dafür. Und weil wohl Visa und Mastercard keine Graszahlungen abwickeln, müssen da halt alle bar zahlen. Dann hat die auch immer Taschen voll Geld. Ja, die läuft wohl jeden Abend mit 2 solchen Sporttaschen, mit denen man sonst ins Fitnessstudio geht, läuft die halt zur Bank und zahlt das ein, jeden Abend. Aber die hat dann wahrscheinlich so ein, zwei, 5 Dollarscheine da drin Ja, und. was wissen da die Medien? Also 30 vielleicht. Ja. Und deswegen ist er jetzt wohl daran, eine Blockchain-basierte Prepaid-Graswährung zu entwickeln und Raffst sucht du dafür das mit noch. dieser Blockchain? Ich raff das, ich hab, also ich habe mir nie die Mühe gemacht, mich da wirklich einzulesen, aber ich verstehe nicht mal, was das ist. Also ist das ein System, wie man Geld transferiert? Ist das eine Verschlüsselung? Also weißt du, was das ist? Das ist irgendeine aus. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist garantiert falsch. Aber du generierst, glaube ich, aus Rechenleistung irgendeinen Wert. Und auf den einigen sich dann ein paar Leute, deswegen kann man damit bezahlen. Geld. So wie 3D-Mark-Scores im Rechen. Genau. Also man kann wohl tatsächlich Bitcoins farmen oder so, indem man halt Tag und Nacht irgendwelche fetten Rechner laufen lässt und dann die was errechnen lässt. Okay. Und dann sagen halt 2 Leute, ich einige mich mit dir darauf, dass ich das als Zahlungsmittel akzeptiere. So wie es mit Geld halt auch läuft, ne? Wenn du einen Ja. Zehner in der Hand hast, kannst du dem nur einen geben, der den auch haben will. Und dann ist es aber wohl so, dass quasi alle bisherigen Transaktionen in die aktuelle Transaktion mit reingerechnet werden. Ach so, und dann kannst du nicht einfach irgendeine Transaktion machen, sondern jede Transaktion ist dann komplett nachweisbar. Genau, also ich weiß, macht wahrscheinlich keiner, aber alles steckt überall drin und die ganzen Dudes, die damit halt bezahlen, sind quasi gegenseitig ihre Zeugen oder so. So Ich habe gut. es nicht ganz gerafft, aber das scheint wirklich cool zu sein. Okay, dann machen wir jetzt das neue Fintech-Bar-Startup auf. Blockchain. Blockchain-Gras. Ja, oder wir nennen es Block-Keychain und verkaufen einfach Schlüsselanhänger. Voll gut. Apropos Schlüsselanhänger. Ich habe vor Tagen bemerkt, dass ich keinen USB-Stick mehr habe. Fuck. Ganz schön, also weiß nicht warum. Okay, ich weiß schon, welches Problem du hast. Erzähl mal weiter. Und dann habe ich halt einfach mal, ja, so wie man das halt macht, gegoogelt und geguckt, okay, was sind so die typischen Tests der coolsten Schlüsselanhänger tauglichen USB-Sticks und dann halt auch auf Amazon geguckt. Und nach einer Stunde habe ich, oder eine halbe Stunde, habe ich bemerkt, die sind alle scheiße. Alle. Ja gut, das... Ja, weil, ja. Weil die sind... also ich hab ja keine großen Ansprüche drauf. Mir ist wichtig, dass du die mit einem kleinen Schlüsselring an den Schlüssel machen kannst. Da habe ich sowieso einen Karabiner, also ist das nicht so wild. Die müssen halt in diesen Karabiner ein- und aushängbar sein. Einfach aus dem Grund, dass ich den zwar am Schlüssel haben will, aber nicht... meinen Tonnen, mitunter tonnenschweren Schlüssel an USB-Port hängen, dass er schön alles zerstört. Genau, so wie der Schlüsselbund am Zündschloss im Auto. Das ist, glaube ich, nicht so wild, oder? Sagt man. Ja, heutzutage so eh alles kontaktfrei. Keyless go. Keyless go. Wenn ich keinen Schlüssel dabei habe, muss ich laufen. Genau. Und dann will ich nicht, dass der einen Deckel oder so hat, das finde ich unpraktisch, aber hat irgendeinen Mechanismus, durch den der USB-Port geschützt ist. Ich will alles. Und genau dafür gibt es keine Lösung. Ich hatte das aber mal. Was? Mein letzter USB-Stick war so. Den konntest du drehen, das war einer von Kingston. Den konntest du drehen, dass er zu ist. Und dann hast du ihn aufgedreht und hast ihn wieder irgendwo rein. Und den gibt es nicht mehr. Und alle anderen sind richtig beschissen. Ich habe einen von den beschissenen. Ja. Aus Style-Gründen. Das ist jetzt so ein ganz kleiner, ne? Wie heißt der? Das ist ein Transcend. Die sind eigentlich auch gut. Nur der hier nicht. Der kostet doppelt so viel wie alle anderen, hat halb so viel Speicherplatz, ist extrem langsam und wird immer kochend heiß. Und dann dachte ich, das ist genau das, was ich haben will. Aber der sieht halt einfach an meinem Schlüsselbund am besten aus. Deswegen habe ich den gekauft. Wird kochend heiß und ist sau langsam. Ja gut, sau langsam wird halt irgendwann nervig, wenn die so groß sind, dass du halt auch große Daten drauf speichern willst. Ja. Also wenn du halt einen 32 GB Stick hast, willst du halt vielleicht wirklich mal irgendeine paar Gigabyte große Datei da drauf jagen. Und dann wartest du eine Stunde, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also bis der hier voll ist, brauche ich 20 Minuten, der hat 8. Macht der auch alle USB-Ports kaputt mit der Zeit, weil der dann so ja, fett oder kacke ist oder so? Ich hatte den davor schon mal und mit dem anderen habe ich mir tatsächlich USB-Ports kaputt gemacht. Der hier passt. Okay, dann kaufe ich mir den auch. Gibt es den als upgedatet in USB 3? Nee. Total beschissen. Es gibt einen Stick, den habe ich auf einer von den aufregenden Internetseiten, wo ich den ganzen Tag rumhänge, haben die gesagt, es gibt so einen neuen USB-Stick. Und dann dachte ich... Den will ich haben. Der ist mega schnell, hat USB-C und USB 3 und so einen geilen Lederriemen dran und ist aus irgendeinem so gebürsteten Alu-Scheiß und du kannst ihn so drehen. Ah, dann kannst du beide Anschlüsse nutzen. Genau, und der ist halt schick, den würde ich mir den ganzen Tag angucken. Kostet 200 Euro. Nee, der kostet 50 oder so. Ja. Und das Coole ist, du kannst den nicht kaufen. Die haben halt irgendwie die komplette Promo gemacht und eine geile Webseite und kriegst du halt nicht. Toll. Gibt's. Einfach nicht den Stick. Also, the quest goes on. Eine Zeit lang hatte ich eine SD-Karte einfach im Geldbeutel. Da bist du halt nicht sicher, dass du immer auch einen Reader hast. Nee, im. Also, in meinem neuen Rechner werde ich keine SD-Karten lesen können. Oder doch werde ich. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich habe überlegt, ob ich mir alle meine Schlüssel nachmachen lasse in schwarz. Weil es geiler ist, oder was? Genau, aus mir selbst nicht ganz klaren Stilgründen hätte ich gerne einen komplett schwarzen Schlüsselbund mit einem schwarzen USB-Stick dran oder mit einem goldenen für Maximum Porn. Also alle Schlüssel schwarz, dann der goldene USB-Stick. Genau. Ja, wenn ich schon einen Autoschlüssel habe, für den ich mich schämen muss, den kann ich nicht auf den Tisch legen, wenn ich irgendwo repräsentativ... Kannst du da alles wegflexen dran, dass er halt so anonymisiert ist. Dass der Autoschlüssel? Ja, dass er auch aussehen könnte wie einer so ein Jaguar-Schlüssel oder? Nee, alle coolen Autos haben so Klappschlüssel, das habe ich ja nicht. Ah, kein Klappschlüssel. Gibt so ein Klappschlüssel-Umbau-Set. Haha, mega fake. Da ist so eine Aussparung drin, wo ich dann das Logo aus meinem Schlüssel rausnehmen und in den anderen reinsetzen kann. Und die Tasten und so ein Kram. Ich muss aber quasi meinen Schlüssel zerlegen und an der einen Stelle irgendwie so einen Schnitt reinmachen ins Metall. Und das ist mir zu riskant. Zu viel Eck, weil wenn er dann kaputt ist, musst du einen neuen kaufen. Genau, und dann bin ich wieder bei Gegenwert einer Kreuzfahrt. Das mache ich nicht. Das ist krass mit diesen Schlüsseln, vor allem wenn die halt batteriegesteuertes Genau. Öffnungsmechanismus haben. 160 müsste ich bezahlen. Unfassbar. Mehr wert als das ganze Auto. Ich zahle 89 Euro für einen Sommerreifen für mein Auto. Ja. Und 160 für den Schlüssel. Genau. Das ist echt krasseste Geldmacherei, der Scheiß. Unfassbar. Ja, wobei mir hat meiner erklärt, das liegt hauptsächlich an der Lagerhaltung. Weil die halt dann gelagert werden müssen. Genau. Total beschissen. Scheint tatsächlich einen Einfluss zu haben. Und dann dazu noch die Geldmacherei. Unglaublich, unglaublich. Mein neues Traumauto, ich suche ja immer noch einen geilen Kleinwagen, ist jetzt der Clio RS. So ein Sportversion von dem Clio. Geil. Total geil. Welches Baujahr? Ich weiß nicht, wann der gebaut wurde. Den gibt's Anfang des Jahrhunderts vielleicht, okay, oder so. Ich wollte mir mal den 2011er Clio RS kaufen. Mhm. Der war in meiner Preisklasse damals gebraucht. Hat an die 200 PS oder so. Geil. Aber völliger Schwachsinn und säuft halt irgendwie 13 Liter oder so. Und dann habe ich mich doch mal dagegen entschieden. Doch kein Clio RS. Nee, aber dir würde so ein Peugeot 205 GTI in Bordeaux Metallic eigentlich wesentlich besser stehen. Bordeaux. Genau. Und dann halt so eine weiße Sonnenbrille dazu und einen Leinenanzug. Hast du nicht einen Leinenanzug? Ich hab nur einen Sakko. Geil. So ein Leinendings. Voll gut. Kann ich immer Tag Herr Miami, Tag Herr Weiß sein. Ja, die Autosucherei, das ist echt das... die große Action zurzeit, aber... Wann wird's ernst? In einem Monat. Okay. Also in einem Monat hätte ich gern alles fertig und am Start angemeldet und versichert und fahrbereit und geil, tüchtig und ja, dann heiz ich hier durch die Gegend, das wird super. Ich bin vorhin von so einem 19-Jährigen in einem weißen Tesla Model X überholt. Das ist auch geil. Der Typ... Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der schon 19 war, es sah so nach begleitetem Fahren aus. Also kann auch gut sein, dass er 17 war. Fahrschulauto, Tesla Model X. Nee, also Eltern nebendran. Ja, das ist so dumm, der lässt doch das Kind, also ja, er lässt doch das Kind kein Automatikauto fahren. Da lernst du halt alles, was am Autofahren total unnötig ist. Und das, was die Challenge dran ist, nämlich schalten, lernst du halt nicht. Genau. Das ist die einzige, also in meiner Fahrschule damals, beim guten alten Abel. Geilster Typ, der war irgendwie, der war halt Kfz-Meister und Zeitsoldat in der DDR. Wie heißt der? NVA. NVA. Und dort aber halt full-on Helikopterpilot. Richtig. Und ja, richtig geil. Und das war der geilste Typ. Okay, einfach. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte nur, das wäre einfach ein cooler alter Mann. Aber das ist jetzt noch cooler. Deswegen war der immer sau organisiert und mega strukturiert mit seinem didaktisch aufbereiteten Fahrschulplan, wo er dann immer für jede Stunde und für jedes Leistungsniveau die perfekte Strecke ausgekündelt hatte. Und dann immer also auf so Stadtplänen dann die eingezeichneten Strecken und wie lang und wie was da geht. Und du musst noch rechts vor links üben, da fahren wir die Strecke 14-2, bla und so. Und das war halt der Überpädagogikus, der alte Abel. Der ist immer ausgerastet, wenn ich bergauf hochgeschaltet habe und hinter mir 20 Autos die Panik bekommen haben. Ja. Dann hat er immer rumgebrüllt, er macht es nicht! Er macht es einfach nicht! Und ich habe gedacht, oh Mann. Aber eigentlich war der sau nett. Ja, meiner war Schlagermusiker und Rassist. Auch in Ordnung. Aber auch gut. Jedenfalls, ja, während ich Führerschein gemacht habe, also in der gesamten Zeit, als ich angefangen habe, war diese Person X schon drin in der Fahrschule und hat da schon den zweiten Versuch gehabt. Bei der zweiten Fahrschule hat dann mit mir weiterhin Theorieprüfungen, also Theoriestunden genommen und hat es nicht gepackt, bis ich fertig war mit meinem Führerschein, überhaupt nur die Bögen so gut, die Übungsbögen so gut auszufüllen, dass sie überhaupt hätte zugelassen werden, angemeldet werden können für die Theorieprüfung. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, hier, du machst Automatikführerschein. Sondern eingeschränkte Fahrerlaubnis. Nee. Du darfst nur Automatikautos fahren. Du bist dein Leben gefickt, weil du brauchst immer ein 20% teureres Auto oder immer nur ein Automatikauto kaufen musst. Was halt im günstigen Preisbereich halt einen riesen Unterschied macht. Ja. Dann kannst du nie Designated Driver sein für 99,99% der Leute, weil halt, ja, nee, kann kein Schaltauto fahren. dann kannst du dir, wenn du ein Auto leist oder mietest, kostet es mehr. Das ist so sinnlos. Ja, Also, das alles weil ist man blöd ist. ja, voll, Ärgerlich. voll traurig halt. Ja, schon. Weil, also Führerschein ist ja, obwohl es in Deutschland echt durchgestylt und durchorganisiert und so ist, darauf ausgelegt, dass dass halt jeder einen Führerschein kriegt. Eigentlich schon. Dass So halt noch. ähnlich wie das Abi. Ja, nee, aber dass halt jemand ungebildet ist, trotzdem die Mobilität hat, auf seine Arbeit fahren zu können. Ja. Und ey, das war so krass, ey. Der hat's nicht auf die Reihe gekriegt, ey. Automatik. Aber so einen hatte ich auch in der Schule. Der war vor mir da in der Fahrschule und nach mir auch noch. Ja. Das war der Pimmler, haben wir den alle nur genannt. Und was für Massen an Kohle. Also Ja. mein Führerschein, weil ich einmal durchgefallen bin, hat 1,8 gekostet. Ja, meiner, weil ich zwei Führerscheine gemacht habe, 1,6, glaube ich. Ja. Und ich habe halt fast keine Fahrstunden gemacht. Na, sau gut. Ich habe halt irgendwie, einmal durchfallen hat irgendwie über 300 € mehr Kosten verursacht. Ja, klar, Prüfungsgebühr und nochmal ein, zwei Fahrten. Und nochmal Fahrten und Anmeldescheiß und so weiter. Und wenn ich mir dann überlege, so jemand, der halt seit Gorillions of Years diesen Führerschein macht, was der für Vermögen da rein Ja. drischt, ohne dass er da irgendwas von hat, weil die natürlich auch, es verfallen ja dann auch diese Prüfungszeiten und so Zeug und ganz alte Stunden und so. Total traurig, die arme Person. Ja, schon. Voll traurig, weil ich Fahrrad Aber gefahren. tatsächlich auch gut, dass die Leute dann nicht auf die Straße gelassen werden, die es halt echt gar nicht raffen. Ja, das Krasse ist ja da, dass selbst so ein bestandener Führerschein immer noch der absolute Minimalkonsens von der tötet nicht die ganze Zeit andere Menschen und sich Genau. selbst ist und du dann anfängst Auto zu fahren, also und Autofahren zu lernen und die Statistik, also wenn du halt schaust, wie Unfallwahrscheinlichkeiten und Versicherungsstatistik, kommt halt raus, nach 7 Jahren Fahrpraxis, also mit täglicher Fahrpraxis, Pendler oder sowas, wirst du nicht besser. Also wenn du 7 Jahre lang Auto gefahren bist, hast du so diesen Grenzwert erreicht, wo es egal ist, ob du 7 oder 30 Jahre Auto fährst, wirst du Okay. nicht signifikant besser. Aber das heißt, bis du dein eigenes Potenzial im geilen Autofahren ausgeschöpft hast, brauchst du halt 7 Jahre. Kommt hin, oder? Mit 18 Führerschein gemacht. Und 25 hast du das. Genau, ich hatte auch seit 25 fast keine Unfälle mehr. Nö, doch, das kommt hin, ne? So gut. Hast du mal so ein Fahrsicherheitstraining oder sowas Nee. gemacht? Ich bin halt einfach wie der letzte Irre immer durch den Taunus gedonnert und hab's da gelernt. Ja, es geht ja gar nicht darum, dass man da was lernt. Ich glaube, da lernt, das ist so praxisfremder Scheiß. Was geht wohl eigentlich? Also, Ja? ja. Aber der Fun dabei, halt auf diesen Rüttelplatten, wo du Ja. dann rumslidest wie die Sau. Gut, das mache ich immer auf dem Aldi-Parkplatz, wenn es geschneit hat. Dann bin ich halt auch, ja. Freitag mittags um 2 auf dem vollen Aldi-Parkplatz werden dann die Kinder wegen weggesmashed mit Auf den jeden Fall. Powerslides. Total. Wie beim Driver-Tutorial. Oh, das Das Unschaffbare. unschaffbare Ja. Driver-Tutorial, wo das Tutorial schwerer ist als das ganze Spiel. Das wird super. Autofahren ist eine ganz große Nummer. Das habe ich gerade auf der Fahrt hierher wieder gemerkt, das stimmt. Es gab Stau. Wo? Überall. Dreimal sind wir stehen geblieben. Das Sonst wären wir eigentlich 20 Minuten früher hier. ist normal auf der Strecke. Nee, sonst bin ich immer durch, ohne alles. Ach, du fährst außen rum, ne? Du fährst über die A6 runter. Ja. Aber ich habe halt immer, also ich habe beim Autofahren halt immer diese Theorie dahinter, dass ja alle Verkehrsteilnehmer an ihrem Leben hängen, die meiste Zeit. Und deswegen, dass eigentlich so ein gemeinsames Interesse darin besteht, dass keiner stirbt. Und das ist eigentlich voll gut, weil wenn dann einer mal Kacke baut, immer noch alle anderen trotzdem überleben wollen. Ja, und da das alle wissen, denken sie, ich kann für diesen Moment der sein, der mal nicht so aufpasst, der Rest fängt es dann schon auf. Und das machen alle. Das ist dann wieder der Denkfehler. Ist das nicht das, wie heißt das nochmal, Commons-Probleme? Keine Ahnung, wenn man Das sich geme ja, das ist ja gemeinwillige. Allmende. Gemeinsam, Allmende-Problem mit gemeinsamen Gütern, die Jedenfalls. ausreichend vorhanden sind und die dann dazu Genau. führen, Dass alle sich alles nehmen und es dass dann knapp wird. es dann knapp wird, weil irgendeiner halt immer das Interesse hat, als erster sich mehr zu nehmen, als einem zusteht. Und Genau. eigentlich wird es für jeden reichen, aber dann gieren sich's ein paar rein Und dann führt es dazu, dass am Ende halt ein paar wenige sau viel haben und sau viel gar nichts. So wie bei allem. Aber aus dem Grund bringe ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen bin, und das heißt, bringt irgendwas zu essen und zu trinken mit, bringe ich nie was mit. Weil ich immer weiß, dass ich so nette Freunde habe, dass die alle genug dabei haben. Ich frage immer, ob ich was mitbringen soll und bringe dann nichts mit. Das ist noch besser. Ich bin seit 2006 jedes Jahr auf einer Weihnachtsfeier vom Sport. Ich hatte einmal eine Tüte Chips dabei und sonst nie irgendwas. Und am Ende standen dann halt alle noch rum und haben gesagt, wer packt den Rest ein, wir haben zu viel. Da Ja. musste ich tagelang mich nur von Muffins ernähren. Das war sehr schön. Geil. So ist das, so ist das. Außer halt vor 2 Wochen, als wir das komplette Schwein mitgebracht haben. Das war geil. Ja. Das in Schwein eingewickelte Schwein, das wir dann auf den Grill gedrescht haben, wie nichts. Heißt das Und nicht gedroschen? gedrescht. Ja, gedroschen, verdammt. Das war richtig geil. Auf dem Fleisch. Das sah richtig ekelhaft aus, glaube ich. Total, halt wie so ein Pferdepimmel. Ja. Aber. Es hat, ist, auf Instagram gab es wüste Proteste durchgedrehter Vegetarier. Auf der Party auch. Auf der Party auch direkt ausgerastet. Aber. Apropos Wurst in sozialen Medien. Ich hab ein bisschen bei Periscope rumgegammelt, weil mir extrem langweilig war. Okay. Hab dann halt mal geguckt, was in der Nähe los ist. Und dann gab es irgend so ein Stream mit 70 Zuschauern, die sich alle in irgendeiner Sprache unterhalten haben, die ich nicht kannte. Und das war wohl aus dem Bad oder so. Und das ist halt die ganze Zeit nur so ein Waschbecken gesehen, wo halt irgendwie eine Zahnbürste rumlag und so ein Kram. Und einer hat was erzählt. Und habe ich mir das mal 3 Minuten angeguckt. Und dann war es aber leider so ein fetter, komplett glatt rasierter Typ, der sich in der Badewanne einen runtergeholt hat. Haben sich dann so 70 Leute angeguckt und den irgendwie angefeuert oder so. So gut. Gibt es da keine so Jugendschutz, Not Safe for Work Filter? Also kannst du auf Periscope Porn streamen? Nee, darfst du nicht. Also es verstößt ganz klar gegen die Bedingungen und dann habe ich irgendwie gedacht, oh nee, report, report und schnell weg. Ja. Aber Vor allem riskierst du da deinen Twitter-Account, aber so Leute natürlich. mehr als einen haben. Was ist das mit Periscope? Ja, es gibt jetzt den Riesenskandal der Landesmedienanstalten, die jetzt die These vertreten, alle Streams sind Rundfunkangebote. Und jetzt müssen alle Streamer, wenn du einen Periscope-Stream machst, musst du eine Rundfunklizenz, einen Jugendschutzbeauftragten und einen Sendeplan haben. Kostet dich knapp 15.000 Euro. Und die wollen das jetzt voll durchprügeln und auf YouTube rasten alle aus. Bin ich Das habe ich echt. überhaupt nicht mitgekriegt, was? Doch, und das Geile ist, dass halt die Frage ist, für was bezahlst du da? Naja, für deine Bandbreite im Sendenetz. Und dann war halt die Antwort, ja, wir senden doch überhaupt nicht über eure, über die Funkkanäle. Ja. Ja, und seitdem hat sich dann, kam dann nichts mehr. Also jetzt ist halt der Riesenaufschrei. Ist typisch deutsch wieder. Irgendeiner will wieder versucht, das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu retten. Und denkt einfach, okay, verdammt, Konkurrenz, versuchen wir einfach zu verbieten. So ähnlich wie halt verboten wird, dass Tesla Autos verkauft irgendwie In Ohio. in Ohio. Weil halt manche Leute denken, okay, wir versuchen nicht ein besseres Produkt oder konkurrenzfähig oder da mitzumachen und davon zu profitieren, sondern was ist das dümmst Mögliche? Alle verklagen. Wir verklagen alle und dann gibt es ja wieder diesen Effekt und die negative Nachrichten. Also wenn du versuchst, was zu verhindern, dass es dann noch krasser wird. Weiß nicht, wie der heißt. Weißt du, wie der heißt? Nee. Müsste ich mal in mein Klugscheißer-Vokabelheft gucken. Es ist halt dieses, das beste Beispiel aus den letzten Jahren war dieses UCLA-Bild, wo dieser Security die protestierenden Studenten mit so einer Riesenladung Pfefferspray vollgeballert hat. Ah, der Mace-Cop, oder was? Genau. Ja, okay. Und die UCLA hat irgendwie 2 Millionen Euro investiert, um halt SEO-mäßig diese Scheiße wegzukriegen. Ja? Und das ist halt unmöglich. Das heißt, das ist irgendeine Uni, oder? Das ist eine Uni, genau. Die University University of of California. Cleveland California. Land. Cleveland Land. And. Und wenn das ist, die sind halt. Die haben es halt gepackt, dass die jetzt denkbar scheiße dastehen. Weil wenn du halt diese Uni suchst, findest du halt nicht das Ergebnis von irgendwelchen Nobelpreisträgern, die bestimmt auch hervorgebracht haben, sondern halt nur noch diesen Pfefferspray-Typ. Verdammt, jetzt haben wir schon wieder nichts zu googeln, sonst würde ich mal googeln. Wir können ja uns nächstes Mal echt so tastaturmäßig aufstellen, dass wir hier noch parallel Recherche betreiben können. Nein, dann surfen wir noch die ganze Zeit nur im Internet und sind wieder abgelenkt. Genau. Lol, guck mal, du hast. Ich hänge auf unseren Social Media Accounts rum. Genau, apropos im Internet surfen, wenn Leute da sind. Ich habe mit Spotify Verbindungen aufgenommen, ob die, wenn auf einer Party irgendwer eine Playlist kapert und dann die ganze Zeit die Songs skippt, ob es da nicht einen Soft Mode geben soll, wo dann halt immer das eine ein Stück weiter gespielt und ausgeblendet wird und dann das andere langsam reinfadet. Das kannst du doch einstellen in der App. Fade, also diese Fades. Ja, aber dass man halt wirklich so einen Party-Modus hat, wo es dann unmöglich wird, auch hart zu skippen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Also ich bin dann jetzt in diesem Produktforum unterwegs gewesen und die haben das zusammengelegt mit irgendeinem anderen, der was Ähnliches vorgeschlagen hat. Wie ist das zurzeit? Kannst du dann in einen, also geht es halt darum, dass halt auf einem Rechner oder auf einem Gerät einfach Spotify läuft und da die Party-Playlist läuft? Oder geht es halt darum, dass du so ein, dass du halt über so Streaming auf so eine Streaming-Box oder so zugreifst und halt 10 Leute mit ihrem Spotify-Account die Playlist? Vielleicht eher Letzteres. Also ich bombardieren mit Scheiß. Das waren nur 9 Seiten, das wollte ich nicht alles lesen, aber wahrscheinlich Letzteres. Also 5 Leute kümmern sich um eine Playlist. Das eskaliert natürlich sofort. Das genau. Ist voll der Quatsch. Hast du schon das neue Google Earth oder Google Maps mitbekommen? Ich habe gehört, dass es voll gut ist. Ultra geil. 3D Everything. Und Lockscreen-Navigation und merkt sich das geparkte Auto und was weiß ich, ne? Richtig krass. Also ich bin so absolut. Klar, in Deutschland gehen wir nix. Aber hab dann mir mal New York und so reingezogen und das sind halt wirklich, also Manhattan und so, in High-Res 3D. Ultra geil, kannst du dir halt jedes Gebäude reinziehen. Früher waren das ja halt so, die 5 großen Gebäude waren wirklich in 3D, in irgendeinem 8-Bit-Pixel-Look. Und jetzt ist halt wirklich alles richtig geil. Ich will mal runterladen vielleicht. Vor allem mit VR. Ich habe ja auch ein. Also, stimmt, da unten liegt Google VR. Wie heißt das Google VR? Pixel VR? Heißt das nicht. Ach man, das hat irgendeinen Namen. Moment. Head. Stoff. Scheiße. Also die VR-Brille von Google, die genau. Mit ihrem aktuellen Pixel verkauft wird. Und da gibt es natürlich auch diese Google Maps, Earth Maps Application. Und das ist halt geil. Du kannst halt da rumfliegen, dann kannst du ja den Kram reinziehen. Einigermaßen. Außer, dass mir halt das aufgrund meiner Brille und meiner Optik ich eh nie was sehe. Und damit so VR für mich, glaube ich, endgültig gestorben ist. Einfach aus optischen Gründen. Sau traurig, aber bei mir fällt es aus, weil ich kotzen muss. Ja, aber ich bin froh, dass das halt mit so einer 50-Euro-Brille im Endeffekt klar ist und ich mir nicht eine Vive gekauft habe oder eine Oculus Rift für 500. Ich habe immer noch das so ein Pappschachtel-Ding zu Hause rumfliegen, aber da fällt immer an der Seite das Handy raus, deswegen raff ich das alles nicht. Ich habe auch noch ein Cardboard und ich habe noch so eine 10-Euro Plastik-Scheiße. Das war halt alles Armut, das kannst du vergessen. Also um halt hier darum geht's, kurz den Leuten zu erklären, was es halt geht, ist ganz geil. Und das Krasse ist, ich habe ja auf dem Handy auf 5,5 Zoll White Quad HD, also 2560 mal 1440, genau. Wo man also sagen, 5,5 Zoll Bildschirm, viel zu hohe Auflösung, aber wenn du das Ding halt in einem Zentimeter Abstand hinter mit einer Lupe vor der Nase hast, genau. Mit einer Lupe vor der Nase hast. Ja klar, dann lohnt es sich halt allmählich. Und du musst dir ja überlegen, du hast ja nur, das ist ja pro Auge nur die halbe Auflösung und hast dann halt ein Video drin, was ja nicht hochkant dann ist, sondern was ja immer noch Widescreen ist und dann also wieder nur die Hälfte, also ein Viertel, und dann hast du ein HD-Bild. Und dann merkst du halt, okay, da sehe ich halt jedes einzelne Pixel. Das heißt, was ist eigentlich das deutschsprachige Gegenteil von Hochkant? Hä? Quer, schräg, weit, breit, Kant. Querformat? Querformat, okay. Hochformat, Querformat, Hochkant, Querkant. Keine Ahnung, Querkant. Kann nicht sein. Müssen wir mal bei der Kant-Gesellschaft anrufen richtig, und mal fragen, hier, was ist denn eigentlich bei Hochkant und Querkant und so. Ich habe auf der Arbeit versucht, meine 5. Klasse davon zu überzeugen, dass das Gegenteil von Vorsprung Nachsprung ist. Und? Haben die mir nicht geglaubt. Deswegen glaube ich, 4K auf dem Handy so schnell wie möglich für dieses Virtual Reality Zeug, weil dann kannst du dir vielleicht einen HD-Stream angucken, ohne dass du kotzen musst. Ja, klar. Und der andere coole Grund ist natürlich auch immer, weil es geht. Weil es geht und ja, 4K setzt dich jetzt ja auch langsam im Content-Bereich durch, aber ich habe halt keinen Bildschirm, wo ich das adäquat gucken kann. Ich auch noch nicht. Noch nicht. Mehr Power ist die Antwort. Mehr Power ist die Antwort. Ich habe jetzt letzte Woche nochmal, nachdem ich mich wochenlang in meiner neuen Wohnung oder monatelang in meiner neuen Wohnung gefragt habe, warum ist es im Bad eigentlich immer so dunkel? Ich brauche mal eine andere Lampe. Mich jetzt extra, also wirklich mal hingehockt und habe das Ding mal aufgeschraubt und da war ernsthaft eine Glühbirne drin. Eine Glühbirne. Ja gut, das ist auch okay. Nee, das ist nicht okay, die zieht 60 Watt. Ja, ich habe auch eine Glühbirne im Bad. Das ist unfassbar. Aber die ist dann nur drin, weil ich mir die LEDs immer brate, wenn ich die halt Dann kaufst du halt. 25 Mal am Tag an- und ausmache. Ach, das war doch vor 10 Jahren mal ein Problem. Wann hast du das letzte Mal ausprobiert? Ja, noch nie, weil die sonst kaputt gehen. Ich schenke dir jetzt eine LED heute, dass du die da einbauen kannst. Das ist ja unfassbar. Also ich verbrauche jetzt mit der doppelten Helligkeit 20% vom Strom. Da kann ich noch fünfmal eine kaputt machen und habe immer noch was gespart. Rest des Hauses, der Wohnung ist LED schon. Ja gut, meine Stromrechnung besteht ja eh zu 90% aus warmem Wasser, weil ich diesen Boiler aus den 60er Jahren habe, der mich aktuell irgendwie gute 40 € im Monat kostet oder so. Hau den nochmal kaputt. Ja, könnte ich machen, ne? Du musst ihn irgendwie so kaputt machen, dass keiner merkt, dass du ihn kaputt gemacht hast. Da hat mir mal so ein Heizungsmonteur erklärt, es gibt eine Schraube, die muss ich nur rausdrehen und dann einen kommen lassen. Der wird sagen, das Ersatzteil gibt es nicht mehr. Aber mit so einem teuflischen Plan will ich. Nichts zu tun haben. Nee, das ist nicht meine Art. Meine Vermieterin ist Anwältin, das geht Oh, nicht. nee. Für Mietrecht. Ganz schlecht. Das ist echt bitter. Ne? Total, die weiß genau, was sie sich erlauben kann und was nicht. Ich hatte jetzt auch 2 Wochen keine Heizung, aber weil ich ihr keine Frist gesetzt habe, um es zu beheben, kann ich natürlich keine Mietminderung durchdrücken. Und sämtliche anderen Nachbarn waren zu faul, Bescheid zu sagen, weil die wissen, dass ich mich irgendwann bei ihr melde. Toll. Und haben uns alle den Arsch abgefroren. Das ist super, ja. Total geil. Jedenfalls habe ich jetzt im Wohnzimmer, ich dachte, ach, wenn schon LED, Flutlichtbratung, habe ich jetzt im Wohnzimmer das Äquivalent, also in meiner Deckenlampe, das Äquivalent von 250 Watt Geil. Lampenpower. Ist das die hier? Nee. Nee, die hier hat auch LEDs, aber im Äquivalent von 4x40 Watt Halogen. Ja gut, was ja auch schon. Echt hell ist. Ich habe doch schon Sonnenbrand. Vielleicht kriege ich es nachher noch an. Hä? Ohne Sieht man das Scheiß. eigentlich noch? Ja, ein bisschen. Fuck. Das hat aber für mich, so von der Wohnqualität, auch einen Unterschied gemacht, wo ich vor ein, zwei Jahren mich mal mit auseinandergesetzt habe. Irgendwelche Leute werden sich Gedanken darüber gemacht haben, wie hell man Wohnräume und bestimmte Wohnräume und Küche und Bad und Schlafzimmer ausleuchten sollte, dass das irgendwie angenehm ist. Und dann habe ich einfach mal mit dieser Tabelle mich hingehockt und habe die Leuchtmittel dazu bestellt und habe dann mal meine Küche und mein Badezimmer und mein Zimmer alles mal 3 Nummern heller ausgeleuchtet. Und es ist total viel geiler. Es ist einfach viel schöner alles. Ja gut, klar, wenn es dunkel ist, sieht man halt auch nicht so viel. Ja. Aber es ist manchmal ganz gut. Und vor allem in Bad und Küche volle Bratpfanne. Das ist das Prinzip hinten dran. Also kauft euch alle übertriebene Höllen-LEDs. Geht ab. Ultra. Ja, haben wir noch irgendwas? Unsere ganzen Rubriken sind endgültig gestorben. Nee, die sparen sich jetzt an mit Zins und Zinseszins. Okay, dann gibt es irgendwann eine Sonderfolge. Nur Rubriken. Genau. Ich habe Naja. gestern nochmal meine Liste mit den coolen StudiVZ-Gruppen durchgeguckt, aber es hat mich irgendwie dieses Mal nichts angelacht. Da muss man Bock drauf haben. Das kann man nicht einfach so sich so einen Gruppennamen aussuchen. Das Nee. wäre fake. Das ist einfach alles nicht authentisch. Ja, nicht authentisch, das ist ja unser Lieblingsthema. Ja, geil, ihr geilen Schokohasen. Dann, schreibt endlich irgendwelche fucking Comments! Das wäre sehr nett. Und iTunes-Bewertung, wir wollen ja. iTunes-Bewertung. Und bitte, bitte. Abonnieren und so. Und alles. Ja. Das wäre richtig cool. Ja. Wäre super. Dann haben wir nämlich eine Community. Ja, die uns sau nervt. Also eine Bewertung bei iTunes haben wir schon, die hat irgendwer geschrieben, der fand's geil. Der fand's geil, genau. Vielleicht gesellt euch hinzu. Genau, 3 Sterne aufwärts. Ja, die Homepage ist auch aktualisiert. Ah, verdammt, ja. Guckt's euch an, 3meter5u.de. Und schreibt in die Comments, gebt uns Bewertungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Plus und dann Minus. Ja, aber gut, das schöne Geld und alles, das ist immer die Sache.